Impuls. Zeche. Geht man vom gesunden Zustand eines Menschen bei dessen Untersuchung aus, ist alles verstörend gewesen, was an ihm zerrüttet ist. Dabei wissen wir nicht einmal, wie wir klären sollen, was gesund ist und was nicht. Das Leben fordert schließlich auch seinen Zoll von uns.